Ja, seit dem Bekanntwerden des Reaktorunglücks in Fukushima sind jetzt ungefähr 2 Wochen vergangen. Es wird immer noch jeden Tag in der Tagesschau über die Lage in Fukushima berichtet. Und es ist immer noch nicht klar, welche Auswirkungen diese Unfälle jetzt haben werden. Und ich würde so ein bisschen konstatieren, dass es in Deutschland sozusagen eine widersprüchliche Reaktion darauf gibt. Auf der einen Seite scheint es mir schon so, dass man irgendwie zur Tagesordnung übergeht, dass gerade auch die Meldungen halt irgendwie ja so ein Teil der Tagesordnung sind. Und ich würde jetzt auch sagen, sozusagen die öffentliche Wahrnehmung ist jetzt nicht unbedingt von einem Schrecken oder sowas gekennzeichnet. Trotzdem gibt es auch eine gewisse Panik. Also man hört das hier und da, dass Leute jetzt anfangen, in ihren Kellern Wasser und Lebensmittel zu bunkern. Und Roger, du hast jetzt in deinem Artikel Ende des letzten Jahres in Bezug auf Günther Anders geschrieben, dass das Atomzeitalter oder das atomare Zeitalter durch ein fehlendes Katastrophenbewusstsein gekennzeichnet ist. Wie stellt sich dieses Verhältnis von Gefahrenpotenzial durch die Nutzung der Atomkraft und dem Bewusstsein über dieses Gefahrenpotenzial deiner Meinung nach dar? Also, ich glaube, dass wir uns über die Sachen, die Günther Anders geschrieben hat und auf die ich da in dem Text Bezug genommen habe, noch mehr unterhalten müssen, weil das auch insofern wichtig ist. Günther Anders schreibt es ja bereits in den 50er Jahren, 1956 ist es erschienen, dieses Buch Die Antiquiertheit des Menschen. Da sind eben einige Thesen formuliert, die auch für die heutige Situation sehr relevant sind. Da kommen wir aber später zu. Ich will eigentlich direkt auf deine Frage antworten, weil du ja auch speziell nach der Situation jetzt in Deutschland fragst, mit einer persönlichen Bemerkung. Und zwar ist es so, dass ich im Urlaub war. Wir waren eine Woche in der Türkei, wie man das so macht, richtig mit All-Inclusive und all drum und dran, also eine Pauschalreise. Was bemerkenswert ist, am 13., als das also in Japan passiert ist, und am 14., als dann die Nachrichten nach Europa kamen, haben wir da überhaupt nichts von mitbekommen. Also das heißt, abgeschnitten von den Medien, die wir auch gar nicht konsultieren wollten, habe ich erst am Montag davon erfahren, als ich wieder in Norddeutschland war, und dann auch erst am Montagnachmittag. Das Interessante ist jetzt, ich habe erfahren darüber in einem Telefonat und habe dann gleich einen Fernseher eingeschaltet und einen Nachrichtenkanal, weil ich auch Bekannte in Japan habe und Tokio habe und einfach wissen wollte, wie da die Situation ist. Und man wird dann konfrontiert mit dieser Bilderflut, erhält sehr viele Informationen und merkt dann ungefähr nach 10 Minuten bereits, weil die Bilder sich wiederholen, weil bestimmte Schlagworte sich wiederholen, dass es gleichzeitig eine vollständige Bilderarmut ist. Und das deckt sich auch mit den Reaktionen. Also das heißt, man kann jetzt wirklich in bestimmten Phrasen schon auch sagen, natürlich gibt es eine Angst, natürlich gibt es denn sowas wie Panik oder eine Sorge, es ist die Rede von Katastrophe, von Unheil und dergleichen. Aber genau das wird eigentlich permanent durch die Art und Weise, wie die Medien berichten, entschärft. Bei Günther Anders, um dann darauf zu kommen, gibt es die These, das war so Ende der 40er Jahre, über ein Gedicht eines amerikanischen Dichters, Auden heißt er, ins Gespräch gekommen, wir leben in einem Zeitalter der Angst. Und da gibt es bei Günther Anders die These, wir leben nicht in einem Zeitalter der Angst, sondern in einem Zeitalter der Unfähigkeit, Angst zu haben. Also es gibt sozusagen eine Phobie vor der Phobie, also eine Angst, Angst zu haben. Und das, glaube ich, kann man beobachten. Also dass eben auch so die Medienberichterstattung funktioniert, dass zwar permanent eben solche Vokabeln wie Angst, Katastrophe und dergleichen benutzt werden, aber das eigentlich ein permanenter Aufschub ist, also so eine Art, würde ich jetzt sagen, Katastrophen-Amnesie auf der einen Seite, könnte anders, auf der anderen Seite redet davon Apokalypse-Blindheit. Zum Begriff der Katastrophe möchte ich noch eine Sache sagen. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie weit das spezifisch eine deutsche Reaktion ist. Man findet einen kleinen Hinweis bei Walter Benjamin, der ja nun das sogenannte Atomzeitalter nicht miterlebt hat, nämlich in der Einbahnstraße 1928. Da schreibt er im Zuge der Inflation, dass es also so im kleinbürgerlichen Milieu diese Katastrophenpanik gibt. Die Katastrophe funktioniert aber da immer als etwas, was kommen wird. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende an dem, was jetzt technisch passiert in Japan und ja im Übrigen auch wahrscheinlich die gesamte Welt betreffen wird. Nämlich, man geht immer davon aus, dass das Schlimmste erst noch bevorstünde. Jetzt gibt's ja von Benjamin an anderer Stelle notiert diesen schönen Satz, die Katastrophe ist, dass es so weitergeht. Nicht das Bevorstehende, sondern genau das, was jetzt passiert. Und das ist, glaube ich, ganz signifikant, sowohl für die Reaktion auf die Ereignisse in Japan, wie auch für überhaupt das, was da passiert. Nämlich, man geht irgendwie davon aus, dass es aufschiebbar ist, dass es überhaupt auch reparabel ist. Ja, und das, glaube ich, deckt sich eben auch damit. Wie gesagt, ich war am 13. selber nicht in Deutschland, da waren wir in der Türkei und nichts davon mitbekommen. Es deckt sich eben auch damit, dass eine Woche später bereits das in den Nachrichten durch Libyen, durch Fußballereignisse, was auch immer, schon wieder auf Platz 4 runtergerutscht ist, ohne dass sich irgendetwas an der Situation in Japan eigentlich geändert hätte, ganz im Gegenteil. Ja, wenn du jetzt von so einer Unfähigkeit zur Angst oder von der Apokalypse-Blindheit sprichst, dann fällt mir das irgendwie zumindest auf, dass das Bewusstsein über die Folgen von so einer atomaren Katastrophe vor 20 oder 30 Jahren irgendwie zumindest anders waren und wo ich sagen würde, das war da schon mehr in der Kultur verankert. Also ich denke da an eine intellektuelle Auseinandersetzung. Es gab eine Reihe von Philosophen, die sich durchaus damit auseinandergesetzt haben. Günther Anders wurde jetzt schon genannt. Für Hannah Arendt ist es ja auch zum Beispiel in Macht und Gewalt ein Thema. Dann gab es eine große Anzahl von dystopischen Romanen, in denen die Möglichkeit von so einer Katastrophe verarbeitet wurde. Und das hat sich auch in verschiedenen Subkulturen oder in einem bestimmten Lebensgefühl niedergeschlagen, allen voran im Punk. Was mir da aber auffällt, ist, dass diese Auseinandersetzung damals ja vor allen Dingen vor dem Hintergrund von der atomaren Aufrüstung passiert ist. Also dass es um die militärische Nutzung der Kernenergie ging. Du argumentierst jetzt in deinem Artikel, dass diese Trennung von ziviler und militärischer Nutzung der Kernenergie eigentlich verkehrt ist. Was ist an dieser Trennung verkehrt? Also ich möchte vielleicht noch eine Sache zu deinen Beobachtungen sagen in Bezug auf die 70er Jahre, was du erwähnt hast, und man kann das auch für Günther Anders sagen. Tatsächlich schreiben Leute wie Hannah Arendt, Günther Anders, Karl Jaspers kann man auch dazu nehmen. Es kommt übrigens auch nicht von ungefähr, dass es so ein bestimmtes existenzphilosophisches Milieu ist, in dem das passiert. Die schreiben also über die Bombe, also tatsächlich über die militärische, in Anführungszeichen, Nutzung der Atomenergie. Und das kann man ein bisschen historisch beleuchten, da sage ich gleich nochmal was dazu. Ich glaube aber, dass es generell nicht stimmt. Nämlich, es gibt keine Philosophie des, um das so zu formulieren, des Atomzeitalters. Also das, was da passiert, entzieht sich sozusagen einer bisher vorliegenden philosophischen Begrifflichkeit. Und wenn ich diesen Exkurs kurz mal machen will, dann, glaube ich, spiegelt sich das auch wieder bei Texten von Arendt, von Anders und von anderen. Nämlich darin, dass die ja immer nur beleuchten, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, zu erfassen, was da freigesetzt wird an Energie, was da freigesetzt wird an Gefahr, beziehungsweise was eigentlich an, ja, um das nochmal aufzugreifen, Katastrophe immer schon da ist. Also um das mal so ein bisschen bildlich oder metaphorisch zu sagen, ist ja das folgendermaßen. Also Atom kommt aus dem Griechischen von Atomos und das meint das Unzertrennbare. Und die gesamte, zumindest abendländische Philosophie baut auf dieser Idee auf, dass es von der Natur her unzertrennbare Teilchen gibt und sozusagen eine naturgegebene Einheit der Dingwelt gibt. Und die ist jetzt, ich bin kein Physiker und kann das jetzt eben nur so assoziativ sagen, die ist jetzt durch die Möglichkeit, den Atomkern zu spalten, das ist ja das, was passiert, ja, also durch die Möglichkeit, die Atome zu zerteilen, außer Kraft gesetzt. Also das heißt, man hat überhaupt keine Vorstellung von dem, man kann auch keine Vorstellung von dem haben, was da geschieht. Es sind völlig andere Größenordnungen, mit denen da gearbeitet wird. Also ein völlig disparates Verhältnis. Man findet auf der einen Seite wunderbare Erklärungen von dem Harald Lesch zum Beispiel. Ich habe mir das jetzt nochmal angesehen, der so sehr, sehr gute, wie ich finde, Fernsehberichte macht über physikalische Phänomene jeder Art, wo er denn das unter der Überschrift das Allerkleinste, Allerkleinste erklärt, in welchem Größenverhältnis überhaupt so ein Atom sich vorzustellen ist. Das kann man sich natürlich nicht vorstellen. Jetzt müssen wir aber auf der anderen Seite sehen, das, was jetzt in Japan passiert, was in Tschernobyl schon passiert ist, was in Harrisburg passiert, was eigentlich wahrscheinlich überall passiert, ist, wir haben es hier mit einer freigesetzten Kraft zu tun, die nicht abschaltbar ist. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also es ist nicht sozusagen geschichtlich gesehen irgendein Umstand, den man, wenn jetzt sich rausstellt, dass der nicht gut ist fürs Leben auf diesem Planeten, einfach abstellen könnte, sondern das läuft weiter. Ja, also das ist ein Motor, den man nicht abstellen kann und der gleichzeitig die Kräfte, die er freisetzt, in einer Dimension freisetzt, die in einem völligen Widerspruch auch zu der Kleinheit, zu der Unsichtbarkeit und so weiter dieser ganzen Atomangelegenheit stehen. Also wenn man so will, ganz klassisch philosophisch ist immer relevant gewesen der Unterschied zwischen Wesen und Erscheinung. Und einmal mehr assoziativ gesprochen, es gibt hier kein positives Wesen mehr. Also das Wesen wird immer über das Werden bestimmt. Das Wesen der Kernspaltung ist Zerstörung und die Erscheinung ist eine Unsichtbarkeit, die nichts weiter bringt als den Tod, also die Radioaktivität. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein eben überhaupt nicht begreifen zu können, nicht erkennen zu können und auch zu wissen, dass man es nicht erkennen kann, ausschlaggebend war für bestimmte Teile der politischen Bewegung der 70er Jahre, was dann auch zu zumindest einer kritischen Ökologiebewegung geführt haben mag. Und vor dem Hintergrund, meine ich, ist es jetzt auch wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt keinen Unterschied zwischen einer zivilen Nutzung von Kernenergie und militärischen Nutzung, weil sich ja zeigt, dass dieselben Kräfte, die man sozusagen für politische, militärische Drohungszwecke freisetzen könnte, als Atombombe, dass dieselben Kräfte genau die Kräfte sind, die mehr oder weniger das Bedrohungspotenzial militärischer Waffen zeigen in der zivilen Nutzung und auch in der Unbeherrschbarkeit dieser Atomkraft. Ja, also das ist ja das Perfide oder Groteske an dieser Angelegenheit, dass die gesamte Argumentation in Bezug auf Kernenergie immer schon lief über die Frage von Restrisiko, also immer schon vermittelt war über eigentlich, wenn man so will, das, was Adorno verwaltete Welt nennt, also über ein verrechnetes, verdinglichtes, kybernetisches System, in dem Gefahrenpotenziale des vermeintlich technischen Fortschritts bemessen werden nach einer kalkulierbaren Wahrscheinlichkeit. Und eine Wahrscheinlichkeit, egal mit was für Zahlen die operiert, ist immer eine, die auf den Fall rekurriert, dass es passiert. Und das ist jetzt eingetreten. Ja, jetzt haben wir es in Japan ja mit einer Naturkatastrophe zu tun. Also der Auslöser für diese Unfälle in den Kernreaktoren waren Erdbeben und ein Tsunami, die ohnehin ja schon tausende Menschenleben gekostet haben. Nun ist es ja so, dass eine Naturkatastrophe immer auf soziale Verhältnisse trifft. Und sowieso sagt ja sozusagen der Glaube daran, dass man Kernenergie beherrschen könnte, ja auch einiges über ein gesellschaftliches Naturverhältnis aus. Mit was für einem Verhältnis von Mensch und Natur haben wir es im atomaren Zeitalter zu tun? Also da bin ich selber ein bisschen unsicher und ich sage das sehr ungeschützt, weil aus der Perspektive der kritischen Theorie, wo ja dann jemand wie Günther Anders in dem Punkt erstmal nicht zugehört, müsste man ja sagen, diese ganze Technikkritik, wie sie letztendlich initiiert wurde von dem, sagen wir es offen, Faschisten Martin Heidegger, spart ja gerade das Gesellschaftliche aus. Jetzt ist aber die Frage, ob genau mit dem, was durch das sogenannte Atomzeitalter passiert, in die Welt gesetzt ist, sich nicht zeigt, dass hier eine Trennung von Gesellschaftlichkeit und Technizität stattfindet. Also dass sozusagen genau das, was wir jetzt haben an technischer Katastrophe, auch dadurch charakterisiert ist, dass es in gewisser Weise asozial ist, dass es in gewisser Weise jenseits von sozialen Verhältnissen sich abspiegelt. Was meine ich damit? Wenn wir über soziale Verhältnisse reden, dann reden wir natürlich über soziale Verhältnisse des modernen Kapitalismus. Wir reden darüber, dass diese sozialen Verhältnisse sowieso nicht stimmen. Also das heißt, das Gesellschaftliche immer schon dadurch geprägt ist, dass der Mensch oder die Menschheit insgesamt in unmenschlicher Weise eingepasst ist in Strukturen, die eigentlich eine falsche Vergesellschaftung darstellen, also zumindest keine freie Form des gesellschaftlichen Daseins des Menschen ermöglichen. Gleichwohl hat der Kapitalismus bisher sehr gut suggerieren können, dass es einen sozialen Fortschritt gibt, der sich bei eben sichtbarer Nichtverwirklichung des menschlichen sozialen Fortschritts festgemacht hat am technischen Fortschritt. Also das ist ja parallel zu dem, was eben Atomzeitalter genannt wird, dass eigentlich alle positiven Vorstellungen von Revolution, von gesellschaftlichen Umwälzungen in der zumindest zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich festmachen an technischen Veränderungen, was auch immer das ist. Atomkraft ist ein Beispiel davon. Das betrifft genauso die sogenannte Informationsgesellschaft, die Mikroelektronik und so weiter. Einmal mehr meine ich, dass aber genau diese revolutionären Techniken, die, also revolutionären Anführungszeichen, Techniken, die da eingesetzt werden, sich immer weiter von dem entfernen, was man Sozialität, was man überhaupt ein gesellschaftliches Verhältnis nennen könnte. Auch dahingehend, dass wir einmal mehr ja an Japan sehen, du hast es ja eben gesagt, die Naturkatastrophe selber, die erscheint als soziales Verhältnis. Also da haben wir ganz reale Probleme, die sozial thematisiert werden, die Frage des Überlebens, wie man mit den Leichen umgeht, wie die Notunterkünfte sind, selbst sowas wie Wettereinbrüche, Kälte und so weiter, das kann man sozial durchdeklinieren. Das ist bei Fukushima nicht mehr möglich. Also das heißt, auch diese 50 Arbeiter zum Beispiel, die da jetzt eingesetzt sind, die können nur eingesetzt werden und werden das auch selber in dem Bewusstsein tun, auch wenn sie da hehre Ziele haben, dass sie also mehr oder weniger die Menschheit versuchen zu retten. Die können da nur eingesetzt werden, wenn man sie aus dem Sozialen rausnimmt, also wenn man sie sozusagen entvergesellschaftet. Man kann das noch drastischer fassen, wenn man so will. Die einzige Möglichkeit, aus dem, was da passiert und wahrscheinlich ja demnächst überall auf der Welt weiter passiert, herauszukommen, wäre ja, dass man anhand dieser Katastrophe die Systemfrage stellt und ernsthaft in Betracht zieht, das Problem nicht nur technisch zu lösen, sondern eben sozial zu lösen, dadurch, dass man den Kapitalismus abschafft. Hier spiegelt sich im Übrigen auch nochmal die Angst vor der Angst, nämlich eine soziale Änderung der Verhältnisse wird dabei ja überhaupt nicht in Betracht gezogen. Also dass das irgendwas zu tun haben könnte mit der Form der Vergesellschaftung, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist überhaupt nicht virulent. Und das ist bemerkenswert, wenn wir denn eben gleichzeitig sehen, was wir so weltpolitisch an Ereignissen haben, also Tunesien, Libyen und so weiter. Da scheint es ja zumindest auf der Oberfläche so zu sein, als wird permanent verhandelt, wie das jetzt mit den freien Werten der Demokratie ist und so weiter. Aber genau das, was eigentlich an erster Stelle auch im Hinblick auf Überleben stehen sollte oder zumindest mit die Grundlage ist, auf der überhaupt so etwas wie eine auch technische Lösung möglich wäre, das ist im Fall von Japan überhaupt nicht in der Diskussion. Ja, vielleicht können wir am Schluss den Blick noch ein bisschen auf die Debatte in Deutschland lenken, die du jetzt auch immer schon mal angesprochen hast. Also diese Debatte, die jetzt durch das Unglück in Fukushima ausgelöst wurde. Vielleicht kann man sagen, dass es nirgendwo so wie in Deutschland auf dieses Unglück reagiert wurde. Also jetzt steht auf einmal eine Debatte über einen beschleunigten Atomausstieg auf der Tagesordnung. Es werden ganz schnell 7 Kraftwerke vorübergehend aus dem Netz genommen. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Regierung auch klar macht, dass ein Sofortausstieg keine Option ist. Wie schätzt du diese Debatte mit dem Moratorium und so weiter, wie schätzt du das jetzt ein hier in Deutschland? Ja, das wird ja auch schon so in den Medien diskutiert, wobei schon auch interessant ist, wer da was sagt und wie überhaupt diese Debatte dann strukturiert ist. Das scheint ja jetzt erstmal nur so ein Scharmützel zu sein, was dann auch Wahlergebnisse beeinflussen soll und tatsächlich sowas wie ja, Realpolitik, Sachzwänge und so weiter verhandelt. Auch hier gilt ja vielleicht dann doch im Unterschied zu den 70er Jahren, also im Unterschied zu dem, was du angesprochen hast, gilt ja das, was eben auch unterscheidet die gegenwärtige Situation von den 70ern und auch von den 80ern, also eben Tschernobyl 86, dass einmal mehr der Status quo des Gesamtsystems überhaupt nicht berührt wird. Ja, also das ist perfide, inwiefern man sich selbstverständlich, also eben auch von Regierungsseite, darauf einlässt, dass diese Technik quasi entkoppelt vom gesellschaftlichen Zugriff ihre eigene Logik hat, gegen die man gar nichts machen kann. Also während, das habe ich glaube ich in dem Text, auf den du da anspielst, vom letzten Jahr auch zitiert, während man so vor 20, 25 Jahren die Kernkraft noch verteidigt hat, im Sinne des Klimaschutzes, ja, also die Idee der sauberen Energie, ist es heute völlig klar, was für ein Potenzial an Gefahr da drin steckt. Gleichzeitig aber auch völlig klar, dass man mit dieser Gefahr, die im Übrigen nicht nur eine Gefahr ist, sondern eine Realität der Bedrohung, dass man also mit dieser Gefahr leben muss. Und das verzerrt die Diskussion natürlich insgesamt. Also es ist eine Diskussion, die findet halt in einem ganz bestimmten Kanal der Öffentlichkeit statt und da ist das auch kein Wunder, dass das nicht überschritten wird. Aber das verzerrt es insgesamt, weil einmal mehr sämtliche Konzepte, die nicht nur einen Atomausstieg wollen, sondern einfach eine Gesellschaft wollen, in der so etwas wie Kernkraft gar nicht denkbar ist sozusagen, ja, also aus rein menschlichen Erwägungen überhaupt nicht in Betracht kommt. Also genau dieser Strang an Diskussion bleibt auch hier vollkommen abgeschnitten. Also das heißt, einmal mehr der Rückblick 70er Jahre, 80er Jahre, als es denn losging mit alternativen Energiequellen, das war damals, auch wenn es eine technische Diskussion war, noch wesentlich mehr von einem politischen Bewusstsein auch gesellschaftlicher Alternativen geprägt. Sozusagen das Zusammenspiel, ob das jetzt positive, zu verteidigende Utopien waren oder nicht, das Zusammenspiel von, weiß ich nicht, Wendland, Dorfgemeinschaften und Windenergie, das war eine politische Idee. Und heute sind es Sachzwänge. Das kann man per Aktienkurs verfolgen, wie von auf der einen Seite die Aktien der Kernkraftbetreiber RWE und E.ON runtergehen und auf der anderen Seite die Verlierer der letzten Jahre im Übrigen alternative Energiequellen, ich will nur ein paar Firmennamen nennen, Q-Sales, Nordex, wie diese Aktien in die Höhe schießen. Okay, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch.